Radio Kiefenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronics XXL in Lüdinghausen. Euronics. Best of Electronics. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Can do, but give my life to you. When the morning comes dawning in your eyes, and you bring your love on me, well, I'm as helpless as a cloud up in the sky. You push away my fears, and now you're here. When it's all right, the feeling is so good. And when it's all right, now my heart is understood. And when it's all right, it's nothing I can do but give my life to you. Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Me. happy people jamming on the party session. Oh Lord.

Deutscher Fußballmeister, DFB-Pokalsieger und haben den Weltpokal geholt. Die Bayern kommen zu uns ins Münsterland mit den Weltmeistern Schweinsteiger, Boateng, Götze, Lahm, Neuer und Thomas Müller. Bayern München spielt im DFB-Pokal bei Preußen Münster. Die Bayern kommen zu uns ins Münsterland. Und das Pokalfieber im Kreis Coesfeld steigt. Bayern München, das ist unglaublich. Das ist natürlich ein Highlight. Sowas, das hast du vielleicht einmal im Leben. SC Preußen gegen den FC Bayern. David gegen Goliath. Münster gegen die Weltmeister aus München. Preußen Münster gegen Bayern München. Am Sonntag. Alle Infos zum Spiel der Spiele. Hier bei Radio Kiepenkerl. Mist, unser Fernseher ist kaputt. Hast du denn schon die TMDS-Kodierung beim HDMI-Kabel überprüft? Wow, woher wusstest du das? Von Euronics. Wir machen jeden zum Experten, denn bei Euronics XXL in Lüdinghausen erwarten Sie ausgebildete Fachkräfte und beste Produkte zu besten Preisen. Euronics. Best of Electronics. Das Autohaus Leifges empfiehlt den Range Rover Evoque. Das perfekte Fahrzeug, um die Stadt zu erkunden. Mit Spitzenleistung, Funktionalität und umwerfendem Design. Ob Pure, Pure Technik, Prestige oder Dynamik. Wir laden Sie ein in die Range Rover Erlebniswelt. Autohaus Leifges in Coesfeld. Leifges.com. Radio Kiefenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronics XXL in Lüdinghausen. Euronics! Best of Electronics. Save me. Ich bin hier, weil ich hier me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my addicted to you. Yeah. wrong for me. I say I'm sorry about you that I believe. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me. Can't you see I don't have Please don't get me wrong, I wanna keep it moving. I know what that requires, I'm not foolish. Please can you make this work for me? Cause I'm not a puppet, I will work against your strings. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see I don't have. Jeden Tag nützlich. Au, diese Mistviecher! Entspannter in den Urlaub mit der App von Das Telefonbuch. Hier finden Sie schnelle Hilfe von der Reiseapotheke bis zum Reisebüro. Jetzt App gratis downloaden oder mobil bei Das Telefonbuch suchen. Das Telefonbuch. Online, mobil und natürlich als Buch. Wir Schwellen sagen ja immer, das schaffst du schön. Mit den richtigen Ideen kannst du jetzt jeden Raum im Handumdrehen verändern. Zum Beispiel dein Schlafzimmer. Schaff dir jetzt einfach Platz für neue Träume. Also fahr jetzt schnell los zu deinem IKEA. Autofahrer, aufgepasst. Ab sofort kommen Ihnen zahlreiche Umparker entgegen. Jetzt umparken. Mit einem neuen Opel Astra schon ab 169 Euro ohne Anzahlung. Mehr dazu bei Ihrem Opel-Partner und auf opel.de. Kulthits und das Beste von heute. Radio Kiepenkerl. Der Beste. Hab mir ein Wörterbuch verliehen, die Abendsettens Ohr geschrien. Es ist 21 Uhr.